Fest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Nokun. Ich bin Themenbeauftragte für Datenschutz der Piratenpartei. Und ich wollte mal diese Woche so einen kleinen Rückblick wagen darauf, was uns letzte Woche netzpolitisch und auch datenschutztechnisch so alles ereilt hat. Ich finde, die Woche ist nicht sehr gut verlaufen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. In der letzten Woche wurden nämlich im Bundesrat und im Bundestag drei Dinge diskutiert, von denen ich nicht begeistert bin. Es fing am Mittwoch an mit einer Ausschusssitzung, in der über die Unsicherheit und Sicherheit von DE-Mail diskutiert wurde, ging dann Donnerstag weiter mit einem Entschluss im Bundestag, dass die Neuerung des Telekommunikationsgesetzes im Bereich Bestandsdatenauskunft durchgewunken wird und weiter dann in den Bundesrat geht. Und am Freitag wurde dann im Bundesrat das Leistungsschutzrecht einfach durchgeprügelt. Und das sind drei Dinge, die, finde ich, systematisch zeigen, dass Datenschutz und Netzpolitik, aber auch Urheberrecht momentan im Bundestag einfach nicht die Bedeutung bekommt, die es in einer Informationsgesellschaft bekommen sollte. Ich fange mal einfach an mit DE-Mail. Kurze Erklärung. Also DE-Mail ist ein Verfahren, das wurde von der Bundesregierung eingeführt mit der Idee, dass es doch eine ganz tolle Sache wäre, wenn man auch online eine rechtsverbindliche Unterschrift oder rechtsverbindliche Kommunikation abwickeln könnte. Und DE-Mail ist jetzt ein Verfahren, das hat sich die Bundesregierung zusammen mit anderen Dienstleistern überlegt. Das wäre eine tolle Sache, wenn es quasi so eine staatliche, sichere, zertifizierte E-Mail-Kommunikation geben würde. Nun gibt es da aber bei DE-Mail so ein kleines Problem. Und zwar funktioniert Verschlüsselung normalerweise so, dass zwei Kommunikationspartner einen Schlüssel haben, beziehungsweise kommunizieren auf direkten Wege, indem sie Schlüssel voneinander austauschen, so dass nur diese beiden Personen in der Lage sind, die Kommunikation zu entschlüsseln und niemand in der Lage ist, dazwischen zu gehen und Pakete abzugreifen und reinzugucken, was denn jetzt drinsteht oder vielleicht auch Inhalte zu verändern. So, bei der E-Mail ist es aber leider so, dass diese Verschlüsselung, die sogenannte Verschlüsselung von DE-Mail einen Haken hat. Und zwar wird verschlüsselt, wenn ich so eine DE-Mail nutzende Mail schreibe. Allerdings kann der Provider das Paket zwischendurch öffnen. Und das macht er auch, um zu gucken, sage ich mal, ob jetzt Spam oder Schadsoftware drin ist, was absoluter Quatsch ist. Denn wenn ich Spam oder Schadsoftware versenden würde, würde ich mir nicht die Mühe machen, da diese Mails dafür zu nutzen, sage ich mal. Also es ist vollkommen übertrieben, vollkommen Nonsens und ganz davon abgesehen untergräbt diese Entschlüsselung beim Provider das komplette Prinzip einer Verschlüsselung. Denn in dem Moment, wo eine Verschlüsselung nicht mehr vom Empfänger zum Sender und umgekehrt funktioniert, sondern dazwischen einfach ein Cut gemacht wird und gesagt wird, ja, für 2 Sekunden entschlüsseln ist ja kein Problem, ist leider das ganze Prinzip einer Verschlüsselung ad absurdum geführt. Der Chaos Computer Club hat sich deshalb in dieser Woche nochmal auch öffentlich dazu geäußert. Und zwar hat der Chaos Computer Club gesagt, die angebliche Sicherheit von DE-Mail ist nur ein schlechter Witz. Und dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Allerdings wurde jetzt im Bundestag auch darüber diskutiert, inwiefern man DE-Mail, sag ich mal, in offizielle Kommunikation mit Behörden oder rechtsverbindliche Unterschriften mit einbinden kann. Da hat man sich die derzeitigen Gesetze mal angeguckt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die E-Mail natürlich, wie soll es auch anders sein, den Sicherheitsstandards für so eine Kommunikation überhaupt nicht genügt. Da, wie gesagt, die Verschlüsselung, nur ein schlechter Witz ist. Eigentlich, ist das eher so eine homöopathische Verschlüsselung, würde ich sagen. Wenn man ganz fest dran glaubt, da kann sie wirken, aber der Placebo-Effekt ist im Bereich Sicherheit, glaube ich, kein gutes Prinzip, um irgendwie Sicherheit herbeizuführen. Ja, und da gab es eine Ausschusssitzung und in dieser Ausschusssitzung wurde dann darüber diskutiert, ob es vielleicht nicht eine gute Idee wäre, um die E-Mail trotzdem irgendwie nutzbar machen zu können für den Staat, wenn man einfach das passende Gesetz anpasst und in diesem Gesetz quasi dann festschreibt, dass die E-Mail offiziell als sicher definiert wird. Und das ist ein Problem. Es haben auch sehr viele Experten, die in dieser Ausschusssitzung gehört wurden, auch nochmal ganz klar gesagt, dass es absoluter Quatsch ist, dass es Nonsens ist. Und der Chaos Computer Club hat auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, warum das so ein Problem ist. Und zwar in dem Moment, wo der Staat den Menschen irgendwie glaubhaft machen will, dass eine bestimmte Kommunikationsform sicher sei, die nicht sicher ist. Es ist einfach ja eine Verarsche, kann man sagen. Und ganz davon abgesehen kann man ja auch gar nicht garantieren, ob der Staat nicht diese Lücke in der Verschlüsselung langfristig irgendwie für sich nutzbar machen will. Also in der Vergangenheit gab es auch öfter mal Bestrebungen von Staaten, unter anderem in den USA, aber auch von Deutschland, eigene Verschlüsselungssysteme einzuführen oder durchzuprügeln, die in keinster Weise den Prinzipien einer Verschlüsselung gerecht werden. Und die E-Mail ist aus meiner Sicht ein neuer Versuch, das zu machen. Ein absolut dilettantisches System soll da durchgeprügelt werden. Und interessant ist auch noch, dass das Innenministerium bei der Anhörung gesagt hat, ja, also die E-Mail ist viel besser, weil sichere Verschlüsselung ist ja so kompliziert, das kann ein normaler Mensch gar nicht nutzen. Und dem würde ich absolut widersprechen, denn dank diverser Plugins und Erweiterungsprogramme und Tutorials und ja Klick-für-Klick-Anleitung ist, glaube ich, jeder 12- bis 14-Jährige oder jede 12- bis 14-Jährige in der Lage, sich dieses Wissen sehr schnell anzueignen. Und ich finde es beschämend, wenn das Innenministerium in einer Anhörung offiziell zugibt, dass es sich nicht in der Lage sieht, sich das anzueignen und es auch der eigenen Bevölkerung zutraut und stattdessen lieber homöopathische Sicherheit propagiert statt echter Sicherheit. Ja, also so viel zu der E-Mail. Ich hoffe, das wird grandios scheitern, denn es hat ein grandioses Scheitern einfach nur verdient. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Ganz davon abgesehen, dass das natürlich auch wieder so ein Millionengrab ist. Also das ist wieder so eine vollkommen sinnlose, technisch vollkommen unausgereifte Maßnahme, die da durchgebracht wird, die irgendwie innovativ klingen soll. Es aber absolut nicht ist. Am Donnerstag ging der ganze Spaß dann weiter, also Mittwoch war die Laune dann schon nicht mehr ganz so gut, aber man wusste, Donnerstag wird sie nicht besser, denn Donnerstag wollte die Bundesregierung dann im Bundestag über die Änderung des Telekommunikationsgesetzes in Sachen Bestandsdatenauskunft beraten. So, was ist eine Bestandsdatenauskunft? Man unterscheidet allgemein bei Telekommunikationsdaten zwischen Bestandsdaten und Verkehrsdaten. Verkehrsdaten sind quasi, ist die Kommunikation an sich. Und die Bestandsdaten sind die Daten, die bei unseren Anbietern lagern, sage ich mal. Das ist unter anderem beim Handy wäre das PIN und PUC, also Passwörter. Aber auch bei E-Mail-Providern wären das beispielsweise Passwörter. Und unter anderem fällt unter so eine Bestandsdatenauskunft auch die IP-Adresse. Und das funktioniert so, wenn die Polizei oder der Geheimdienst oder der Zoll oder das BKA beispielsweise eine IP-Adresse hat, können die diese dann unter Zuhilfenahme der betreffenden Paragraphen der Bestandsdatenauskunft an den Provider schicken und sagen, hier, ich habe hier eine IP-Adresse, sag mal, wer das ist. Und dann geben die den Namen raus und Adresse dürfen die rausgeben und Geburtsdatum, vielleicht Kontonummer und was sonst noch angefragt wird. Jedenfalls gab es da eine Verfassungsbeschwerde, die ist schon länger her, die hat damals Patrick Breyer eingereicht, der nun Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion Schleswig-Holstein ist. Und diese Verfassungsbeschwerde gegen das alte rot-grüne Gesetz war erfolgreich. Das war im Frühjahr 2012 und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so, liebe Bundesregierung, ihr müsst da jetzt mal ein neues Gesetz stricken, so wie das bisher läuft, geht's eindeutig nicht. Und die schwarz-gelbe Bundesregierung hat daraufhin einen Entwurf gemacht, der höchst problematisch war. Und dann gab es so ein paar Nachbesserungen, vor allem auch angeregt von der SPD. Es gab auch eine Expertenanhörung, wo auch der Bundesdatenschutzbeauftragte und andere Experten nochmal ganz klar vor dem Gesetzentwurf gewarnt haben. Und leider hat die SPD das mit der Opposition nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Und zwar hat sich die SPD in Sachen Bestandsdatenauskunft dann einfach auf ein paar Kompromiss mit Schwarz-Gelb geeinigt. Denn dieses Gesetz muss auch noch durch den Bundesrat. Und im Bundesrat sind die Mehrheiten momentan so, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung da keine Mehrheit im Bundesrat hat. Um ein Gesetz zu machen, müssen sie sich also immer ein bisschen mit der SPD absprechen, wenn sie nicht Risiko laufen wollen, dass es dann noch im Bundesrat scheitert. Ja, und in diesem Fall haben sie das gemacht und die SPD hat sich da auf einen sehr faulen Kompromiss geeinigt. Und zwar ist da unter anderem vorgesehen, dass so eine Bestandsdatenauskunft unter fadenscheinigen Begründungen gemacht werden kann. Und zwar soll die auch bei Ordnungswidrigkeiten und Bagatelldelikten zulässig sein, vor allem im Bereich IP-Adressen. Das ist absolut unverhältnismäßig. In der Diskussion oder in der Abstimmung hat nochmal eine FDP-Abgeordnete sehr schön dargelegt, warum sie der Meinung ist, dass Ordnungswidrigkeiten da unbedingt reingehören, und hat nochmal gesagt, ja, es gibt Ordnungswidrigkeiten, die sind ganz schlimm und ganz schwerwiegend im Bereich Wirtschaftskriminalität. Das stimmt, aber das Problem ist, der Gesetzentwurf sieht in keinster Weise vor, Ordnungswidrigkeiten in irgendeiner Weise einzuschränken. Das heißt, das steht nicht drin. Nur für schwere Ordnungswidrigkeiten, beispielsweise Wirtschaftskriminalität, sondern da steht einfach nur Ordnungswidrigkeiten. Das heißt, die Zugriffsvoraussetzungen sind aus meiner Sicht viel zu weit gegriffen. Darüber hinaus hat die SPD gesagt, so ja, ganz ohne Richtervorbehalt wollen wir das ja nicht machen, wir wollen aber einen Richtervorbehalt nur bei einer Passwortabfrage und bei PIN und PUK. Ein Richtervorbehalt sieht so aus, dass wenn eine Behörde Daten anfragt, erstmal ein Richter vorher draufschauen muss, ob das rechtens ist und dem zustimmen muss. So. Bei Geheimdiensten ist dann eher so das parlamentarische Kontrollgremium dafür zuständig, was aber in der Praxis niemals in der Lage ist, da eine ausreichende Kontrolle der Geheimdienste durchzunehmen, aus meiner Sicht. Ja, und dieser Richtervorbehalt soll aber nicht gelten bei der Herausgabe von IP-Adressen und soll auch nicht gelten bei der Herausgabe anderer Daten. Das heißt, dieser Richtervorbehalt ist nur auf einen sehr kleinen Kreis von Abfragen beschränkt. Das ist eine marginale Verbesserung, aber das ist noch nicht genug. Insbesondere, weil der Richtervorbehalt auch in vielen Fällen ausgehebelt werden kann. Das heißt, wenn beispielsweise das Bundeskriminalamt sagt, so ja, da ist Gefahr im Verzug, und das Bundeskriminalamt tendiert dazu, das in letzter Zeit immer öfter zu benutzen, kann man das auch nachträglich machen. Darüber hinaus muss man das auch nicht bei Beschlagnahmungen machen. Und das ist ein immenses Problem, denn im Endeffekt ist der Richtervorbehalt in vielen Fällen nochmal eine zusätzliche bürokratische Hürde und macht eigentlich auch klar, dass das Daten sind, die nicht so weiteres einfach auf Eigenermessen der Behörden jetzt rausgegeben werden können. Darüber hinaus hat die SPD noch so eine andere kleine marginale Änderung gemacht, und zwar wollen sie eine Benachrichtigungspflicht haben bei Anfragen, eine nachträgliche. Allerdings besteht die Gefahr, dass diese Benachrichtigungspflicht einfach in vielen Fällen nicht greift. Und zwar ist es so, dass beispielsweise in Fällen, in denen gesagt wird, dass beispielsweise überwiegende schutzwürdige Belange Dritter dem entgegenstehen, diese stark zeitverzögert erfolgen kann. Und das Problem ist, dass gerade im Bereich Geheimdienste so eine Benachrichtigung dann halt auch mal wahrscheinlich eher so länger dauert. Und in dem Moment kann ich mich ja gar nicht mehr in der Zeit, wo es passiert, auch als Opfer, sage ich mal, dagegen wehren, falls ich denke, das ist illegitim. Und das ist natürlich ein Problem, eine Maßnahme, von der ich nichts weiß, gegen die kann ich mich nicht wehren. Und ein weiterer Punkt, der auch überhaupt nicht jetzt von der SPD als kritikwürdig angesehen wurde, ist die Tatsache, dass das Bundeskriminalamt, das heißt die Bundespolizei, in diesem Gesetz als Zentralstelle ja ganz neue erweiterte Zugriffsbefugnisse bekommt und dadurch weiter in Richtung, sage ich mal, einer Internetpolizei geht. Da haben sich die Zugriffsberechtigungen in den letzten Jahren sehr stark verändert, vor allem auch die Bedingungen für Datenaustausch unter den Behörden. Und das Bundeskriminalamt hat über die Jahre hinweg Zugang auf immer mehr Daten der Bürger bekommen. Und das ist so eine konsequente Salamitaktik, die da gefahren wird, die auch unter Rot-Grün konsequent gefahren wurde und die einfach sehr bedenklich ist. Denn das Bundeskriminalamt hat eigentlich nicht die Aufgabe, jetzt als Internetpolizei zu wirken. Und es ist natürlich, es gibt einen Grund, warum wir in Deutschland so eine Trennung haben zwischen Bundespolizei, Landespolizei und auch Geheimdiensten. Und insbesondere diese zunehmende Vermengung von Aufgaben und Zugriffsberechtigungen auf Daten ist da sehr kritisch zu sehen, insbesondere auch im Zusammenhang mit den Geheimdiensten, weil da diese Trennung von Geheimdiensten und Polizei beziehungsweise auch von Bundespolizei nicht mehr ausreichend gegeben ist, die ja aus den Lehren der Nazizeit auch resultiert hat. Und die Geheimdienste dürfen natürlich auch auf die Daten zugreifen, wie gesagt, unter Vorbehalt, dass da eine parlamentarische Kontrolle stattfindet, aber in der Praxis ist es leider so, dass diese Kontrolle unzureichend ist. Das hat ja auch der NSU-Prozess gezeigt, dass da sehr viel Intransparenz ist und eine Kontrolle eigentlich nicht gewährleistet werden kann. Und im Zuge von immer mehr neuen Dateien, sag ich mal, wie der Antiterror-Datei, wird da auch munter getauscht. Das ist ein Problem. Und aus meiner Sicht ist es nicht gerechtfertigt, dass der Geheimdienst überhaupt Zugriff auf solche Daten bekommt, solange er nicht kontrolliert werden kann. Und er kann nicht kontrolliert werden, seiner derzeitigen Form. Und der Hauptknackpunkt an diesem Gesetz ist eigentlich auch, dass da eine elektronische Schnittstelle etabliert wird für derartige Anfragen. In der Praxis ist es so, dass natürlich jede Anfrage einzeln gestellt werden muss. Aber in dem Moment, wo eine elektronische Schnittstelle nicht nur für Abfragen von Identität, also Name, Adresse, sondern auch für IP-Adressen, aber auch für Passwörter geschaffen wird, ist natürlich, sage ich mal, den Begehrlichkeiten Tür und Tor geöffnet. Denn wenn so eine Massenabfrage eigentlich nur zwei Klicks entfernt ist und man da vielleicht nur ein paar Paragraphen ändern muss, besteht die Gefahr, dass das langfristig einfach ein Einfallstor ist, um da immer weitere Datenzugriffsmöglichkeiten zu erlauben. Ja, und der Bundestag hat diesen faulen Kompromiss zur Bestandsdatenauskunft mit diesen kleinen marginalen Änderungen im Bereich unzureichender Richtervorbehalt und unzureichender Benachrichtigungspflicht, wie gesagt, durchgewunken. Mit sehr wenigen Abgeordneten. Das fand ich auch mal wieder traurig. Das war so um 8:45 oder 8:30 hat die Beratung angefangen und ja, es waren wirklich ähnlich wie beim Meldegesetz Abgeordnete da. Man hat einfach da auch nochmal ganz schön gesehen, dass das Thema Grundrechte wohl Abgeordneten oder auch die meisten Parteien einfach nicht so relevant ist, dass sie sich da bemüßigt fühlen, viele Abgeordnete hinzuschicken, beziehungsweise viele Abgeordnete da nicht von sich aus irgendwie die Notwendigkeit sehen, dort anwesend zu sein. Und es ist, sag ich mal, eine traurige Woche gewesen für die Grundrechte aus diesem Grund. Das Gute ist, dass das Gesetz aber noch durch den Bundesrat muss. Und zwar hat dadurch, dass die SPD diesen Gesetzentwurf mit unterstützt in dieser Form, zwar sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es halt dort durchkommt, sehr groß, aber wir haben jetzt noch mal ungefähr einen Monat Zeit bis zur nächsten Sitzung, da nochmal öffentlich stunk zu machen. Und das sollten wir auf jeden Fall tun, denn die Bestandsdatenauskunft ist total unverhältnismäßig. Ja, und am Freitag wurde es dann noch schlimmer, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre mit dieser ganzen E-Mail-Debatte und der Bestandsdatenauskunft. Da wird das Leistungsschutzrecht endgültig durch den Bundesrat gestimmt. Das heißt, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Das ist durch, das ist gegessen. Und das ist schlimm, weil das Leistungsschutzrecht, so veraltete Vorstellungen von Urheberrecht rüber ins digitale Zeitalter retten möchte. Und zwar ist es so, dass das Gesetz erlauben soll, dass Verlage zukünftig von News-Aggregatoren, das ist beispielsweise Google News, Geld zu fordern, wenn sie kleine Textteile und in irgendeiner Weise nutzen und aggregieren. Und das machen ja News-Aggregatoren. News-Aggregatoren nehmen immer so kleine Snippets, schneiden immer den Text so ein bisschen an, damit man weiß, worum es drum geht und ja, verlinken dann auf den Text. Aus meiner Sicht ist das eine klasse Sache für die Verlage, denn so finden ja auch die Nutzer erst zu den Artikeln. Ich denke, viele Nutzer informieren sich mittlerweile auch über spezielle Themen darüber, dass sie in diesen News-Aggregatoren gezielt suchen. Und aus meiner Sicht ist es eine Frechheit, dass die Verlage sich anmaßen, da Geld für zu nehmen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass sie sich einfach auch bewusst dafür entscheiden könnten, dass Suchmaschinen ihre Texte nicht einbeziehen. Das kann man ganz einfach machen. Da gibt es so einen ganz kleinen Befehl, den man im Code seiner Seite ändern kann. Das ist so Internetbasiswissen, das anscheinend aber bei den Verlagen noch nicht angekommen ist. Und es geht da natürlich auch um Geld, denn die Verlage leiden so ein bisschen unter dem Strukturwandel der Verlagerung hin zu digitalen Medien und hoffen da natürlich vielleicht so ein bisschen Geld locker zu machen. Ja, so ein Leistungsschutzrecht gab es übrigens auch mal in Belgien. Das hatte dann zur Folge, dass Google da so ein bisschen gegen vorgegangen ist. Google hat dann verloren. Und daraufhin hat Google angefangen, einfach von dem größten Verlag aus Belgien alle Seiten aus seinem Suchindex zu streichen. So, das hat das Ganze so ein bisschen eskaliert. Der Verlag hat dann auch ein bisschen klein beigegeben, weil einfach dadurch, dass man nicht mehr bei Suchmaschinen oder News-Aggregatoren gelistet wird, man einfach auch weniger Besucher hat. So. Und ist jetzt die Frage, wie die Verlage mit dieser neuen Rechtssituation umgehen. Viele Rechtsexperten sagen zudem, dass das Gesetz handwerklich einfach mies ist. Denn es gibt sehr viel Interpretationsspielraum in den einzelnen Passagen. Keiner weiß so recht, wie er was auslegen soll. Da wird es also wahrscheinlich noch ein paar Rechtsstreitigkeiten geben, die das dann klären werden. Aus meiner Sicht ist aber dieses ganze Gesetz einfach nur totaler Schwachsinn. Denn wie gesagt, man kann einfach nicht Geld dafür verlangen, dass irgendjemand Leute zu der eigenen Seite führt. Und diese Woche hat mir, glaube ich, einmal mehr gezeigt, dass Medienkompetenz ganz wichtig ist. Und ich meine damit nicht die Medienkompetenz in Schulen oder Medienkompetenz in Kindergärten, sondern ich meine die Medienkompetenz im Bundestag. Denn sowohl die E-Mail als auch die Bestandsdatenauskunft als auch das Leistungsschutzrecht haben so ein bisschen auch in den Debatten in den Landtagen und Bundestag und auch im Bundesrat entlarvt, dass viele Abgeordnete anscheinend nicht so wirklich wissen, worüber sie reden und sich nicht so intensiv mit ihren Beratern und Experten oder auch Interessenvertretern unterhalten haben, wie sie es vielleicht hätten sollen. Da kam unter anderem zur Bestandsdatenauskunft beispielsweise im Landtag Nordrhein-Westfalen der Kommentar von einer Abgeordneten, ja, da wird ja nichts abgefragt, was man nicht auch bei Google über jemanden findet. So, da hat ein Pirat zwischengerufen, aha, interessant, ihre PIN und PUC und ihre Passwörter finde ich also über Google. Da hat sie dann gar nichts mehr gesagt, aber so Sachen zeigen einfach, dass wir da noch eine Menge Arbeit vor uns haben und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir dranbleiben, damit die nächste Woche besser wird. Vielleicht kann ich noch ergänzen, das habe ich ja gar nicht gesagt. Und zwar bei der Bestandsdatenauskunft haben wir in drei Landtagen auch Anträge eingebracht, die sich gegen diese eindeutig verfassungswidrige Änderung des Telekommunikationsgesetzes auch aussprechen. Und zwar in NRW, in Schleswig-Holstein und in Berlin. Und ich finde, diese Anträge sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass Teamwork manchmal doch sehr gut funktionieren kann. Denn die Basis für diese Anträge haben wir in der AG Datenschutz gemeinsam auch ausgearbeitet und bearbeitet und verfeinert. Und da sieht man, dass Arbeit, die man in den AGs macht, auch ganz konkret in den Landtagen auch ankommt. Und der schleswig-holsteinische Landtag hat daraufhin einen Entschließungsantrag gemacht. Also die Landesregierung Schleswig-Holstein hat jetzt schon ein bisschen strengere Kriterien an so einem Gesetz, als sie es vielleicht ohne Piraten gehabt hätte. Und ich bin froh, dass wir auch in den Landtagen durch die Piraten nochmal das Thema auf die Agenda geholt haben. dass diejenigen, die bald im Bundesrat darüber abstimmen werden, schon mal so ein bisschen vorgewarnt sind. Und der Kieler Fraktionsvorsitzende der Piraten Schleswig-Holstein, Patrick Breyer, der auch die alte Verfassungsbeschwerde erfolgreich gemacht hat gegen das rot-grüne Vorgängergesetz, hat bereits angekündigt, dass er das neue Gesetz eindeutig als verfassungswidrig einstuft und dagegen auch vor das Bundesverfassungsgericht wieder ziehen wird. Und falls es sein sollte und falls er Erfolg hat, wovon ich ausgehe, wird es für die Bundesregierung natürlich ganz schön peinlich, wenn das jetzt schon der zweite Anlauf ist, zwar von einer anderen Regierung, diesmal nicht rot-grün, sondern schwarz-gelb, schon wieder von einem Piraten gekippt worden, schon wieder beim Thema Grundrechte ordentlich gepennt. Ja, und zwar wollen wir ganz konkret was machen. Also wie gesagt, beim Leistungsschutzrecht ist es leider ein bisschen zu spät. Das ist durch den Bundesrat durchgekommen, aber beim Meldegesetz, bei der Bestandsdatenauskunft haben wir jetzt noch eine Gnadenfrist. So. Und das können wir genauso machen wie beim Meldegesetz. Wir können nämlich erwirken, dass es vielleicht in den Vermittlungsausschuss kommt und da nochmal überarbeitet wird. So, das ist jetzt Plan B, dass wir das, da wir das mit dem Bundestag noch nicht geschafft haben. Von daher würde ich alle, die sich für dieses Thema begeistern können, ganz herzlich dazu einladen. Am Dienstag haben wir ein kleines Vernetzungstreffen im Mumble der Piraten NRW im Raum Borsen. Das wird auch nochmal bei bestandsdatenauskunft.de stehen als Termin. Und jeder, der interessiert ist, da nochmal im nächsten Monat irgendwelche kreativen Aktionen oder Proteste auf der Straße oder online oder überall zu machen, der ist eingeladen, vorbeizukommen. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.